Erster ein Bote kommt über die Berge. Er bringt Frieden. Juda feiert jetzt seine Feste. Der böse Feind ist weg. Zweiter ein Feind kommt zu dir. Bewache die Stadt gut. Schau auf die Straße. Sei sehr stark. Dritter Gott hilft dem Volk Israel wieder. Räuber haben alles gestohlen. Sie haben die Pflanzen kaputt gemacht. Vierter, die Schilde der Soldaten sind rot. Ihre Kleider sind auch rot. Die Wagen glänzen wie Feuer. Fünfter, die Wagen fahren schnell durch die Straßen. Sie sind so hell wie Blitze. Sechster, der König ruft seine starken Männer. Sie laufen schnell zur Mauer. Sie bauen einen Schutz auf. Siebter, die Tore am Wasser gehen auf. Der Palast bekommt große Angst. Achter Mann führt die Königin weg. Ihre Dienerinnen weinen laut. Sie sind sehr traurig. Neunter, Nineve war wie ein Teich voll Wasser. Aber jetzt laufen alle Leute weg. Niemand bleibt stehen. Zehnter, nehmt das Silber und das Gold. Es gibt sehr viele teure Dinge. Elfter, alles ist leer und kaputt. Die Menschen haben Angst. Ihre Knie zittern sehr. Zwölfter, wo ist jetzt das Haus der Löwen? Früher waren sie dort sicher. Niemand hat sie erschreckt. Dreizehnter, der Löwe holte viel Fleisch für seine Kinder. Er füllte seine Höhle mit Essen. Vierzehnter, Gott sagt, ich bin gegen dich. Ich verbrenne deine Wagen. Deine Feinde sterben durch das Schwert.